1 live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis! Wohnzimmer! Im Haus sind merkwürdige Geräusche. Ich guck mal. Oh nein, Pac-Man läuft durchs Treppenhaus. Wie in dem Film Pixels. Ich hab doch gesagt, das ist eine Doku. Wieso liegen im Treppenhaus überhaupt Pillen, die er auffrisst? Die hat unsere Nachbarin Veronika Ferris verloren. Die Pillen sind das Geheimnis ihrer Karriere. Ah, Vitamin B. It's me, Mario. Oh nein, Super Mario hüpft in unsere Wohnung. Der will ins Bad, der steht halt auf Pilze. Hola, Jungs. Hi, Sie. In unserer Wohnung laufen klassische Game-Charaktere rum. Ja, ja, sowas sagt ihr Jungs immer. Und wenn man sich dann verliebt, habt ihr eine Freundin. Mein Handy. Ja? Hier ist Donkey Kong. Willst du meine Prinzessin Peach sein? Okay, Jungs, ihr habt doch recht. Wir dürfen nichts machen, was die Figuren provoziert. Okay. Oh, mein Handy. Fuck, dein Kirby-Klingelton. Oh nein, jetzt frisst Kirby unseren ganzen Kühlschrank leer. Du meinst die halbe Tube Senf und die vertrocknete Zitrone. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr downloadable Content. Tag, Herr Braunschweig. Wir müssen das wie die Ghostbusters lösen. Die Figuren in einer Spielkonsole einsperren und diese nie wieder anfassen. Es muss also eine Konsole sein, die garantiert niemand anrühren will. Kommt jetzt ein Witz über die Wii U? Yep. Erlebt Noob und Nerd live bei Best of 1 Live Comedy. 23. August, Zeltfestival Ruhr, Bochum. Alle Infos auf 1live.de.